Ein deutsches Märchen. Das Spiel der Wahrheit. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, ein kleiner Junge namens Mama Nana. Er war der größte Krieger des Waldes und alle sprachen über seinen Mut und sangen ihm Lobeslieder. Wer ist der größte Held der Welt? Mama Nana. Der ehrlichste, nobelste, klügste von allen? Mama Nana. Hey, wer ist der größte Held der Welt? Der ehrlichste, nobelste, klügste von allen? Wenn du ihn kommen siehst, versteck dich lieber. Mama Nana. Der König des Dschungels. Der König. Der einzige Dschungelkönig. Der König. Der einzige Dschungelkönig. Der König. Der einzige Dschungelkönig. Der König. Der König. Wach auf! Der König. Wach auf! Hä? Was? Beweg deinen faulen Hintern. Wir gehen den Smaragd suchen. Nicht schon wieder? Ich habe es satt, ein Affe zu sein, okay? Ich muss diesen Zauber umkehren. Und dafür brauchen wir den Smaragd. Und so brachen sie wieder auf, wie jeden Morgen. Freddy und Mama Nana gingen bis tief in den Wald, um den Smaragd zu finden. Sie suchten und suchten, bis Mama Nana müde war. Bruder, können wir bitte eine kleine Pause machen? Aber wir müssen weitersuchen, bis die Sonne untergeht. Bruder, bitte. Nur für eine kurze Weile. Na gut. Als die beiden sich gerade setzen wollten, hörten sie plötzlich ein Brüllen. Es war ein Drachen. Ein Mensch in meinem Territorium. Renn, Bruder, renn! Kaum hatte er es ausgesprochen, rannte Freddy davon und verschwand hinter den Bäumen. Mama Nana saß sprachlos am Boden. Bitte verschone mich. Der Drache lehnte amüsiert seinen Kopf zurück. Dich verschonen? Warum sollte ich dir wehtun? Oh, also, nur weil ich ein Drache bin, nimmst du gleich an, ich würde... Oh nein, ich wollte nicht sagen, dass du mich... Schon gut, ist mir egal. Sag mir, was tust du in meinem Territorium? Und wieso nennt dich ein Affe Bruder? Und was soll die Augenklappe? Ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Der Affe ist mein Bruder, Freddy. Eines Tages kam ein Einsiedler zu unserem Haus und fragte nach Essen. Ich war gerade im Wald, um Feuerholz zu sammeln. Mein Bruder hatte sich einen roten, saftigen Apfel aufgehoben, den er gerade essen wollte, als der Einsiedler an die Tür klopfte. Oh, lieber Bursche, ich bin sehr hungrig. Bitte gib mir doch etwas zu essen. Mein Bruder wollte dem Einsiedler helfen, aber der Gedanke, seinen Apfel herzugeben, machte ihn traurig. Es tut mir leid, lieber Herr, aber ich habe leider kein Essen. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Der Einsiedler hatte einen guten Geruchssinn. Schon als Freddy ihm die Tür öffnete, wusste er von dem Apfel. Du belügst mich doch. Ich weiß, du hast einen Apfel. Nein, hab ich nicht. Mehr Lügen. Ich verzaubere dich hiermit zu einem Affen. Und so verwandelte er sich in einen Affen. Als ich mit dem Holz wiederkam, fand ich einen weinenden Affen vor. Ich wollte ihn schon verjagen, doch da fing er an zu sprechen. Ich ließ das Holz fallen und rannte, um den Einsiedler zu finden. Ich flehte ihn an, den Zauber rückgängig zu machen. Hast du etwas zu essen für mich? Ja, ich habe ein kleines Stück Käse. Ich reichte ihm den Käse, doch er nahm ihn nicht. Er lächelte mich an. Du scheinst ehrlich zu sein. Das gefällt mir. Hör gut zu. In den Tiefen des Waldes befindet sich ein Smaragd, welcher sich in seiner wahrsten Form nur im Tageslicht finden lässt. Aber nur von jemandem, der immer ehrlich ist. Kannst du ihn finden, so weist er dir den Weg, um den Zauber rückgängig zu machen. Höre nur auf den Smaragd. Und dann verschwand er. Und seitdem ziehen mein Bruder und ich jeden Morgen los, um den Smaragd zu suchen, und wir kehren erst am Abend wieder heim. Und die Augenklappe? Er denkt, es ist cool. Oh, da irrt er sich aber sehr. Ich weiß. Ich hoffe nur, wir finden den Smaragd bald. Es sind bereits Monate vergangen, ohne Erfolg. Bis jetzt. Was meinst du? Plötzlich umgab ein helles Licht den Drachen. Und er fing an, mit magischen Partikeln zu leuchten. Alles an ihm funkelte. Ich bin der Smaragd. Freddy, der versuchte, aus seinem Versteck zu sehen, was dort passierte, konnte nur ein helles, gelbes Licht sehen. Was ist denn bloß los hier? Mama Nana setzte sich auf den Drachen und flog mit ihm davon. Freddy sah das gelbe Licht verschwinden und kam aus seinem Versteck gerannt. Wo ist mein Bruder? Oh nein, der Drache muss ihn wohl entführt haben. Bruder! Mama Nana flog über den mächtigen Fluss und sie erreichten einen Palast. Doch kurz davor landeten sie und der Drache sagte, dies ist der Palast von König Hamme. Oh, ich habe von ihm gehört. Der gesamte Wald gehört ihm. Ja. Und nicht nur der Wald. Sein Königreich umfasst viele Kontinente. Wow, aber wieso sind wir hier? Wir bringen deinen Bruder zurück. Der Drachen erklärte Mama Nana alles über den pompösen König Hammer und über seine Besessenheit, das Spiel der Wahrheit zu spielen. Er hat die Feen eingesperrt, denen einst einmal der Wald gehörte. Wenn du den König irgendwie in seinem Spiel schlagen kannst und die Feen befreist, werden diese dir helfen, deinen Bruder zu entzaubern. Und der Wald wäre wieder ein zauberhafter Ort. Hier, nimm dieses Rubinhorn und setz es als Preis im Spiel ein. Der König will es bestimmt. Mama Nana nickte und ging in den Palast hinein. Als die Wachen dem König von einem Jungen erzählten, der mit ihm das Spiel der Wahrheit spielen wollte und als Einsatz ein glitzerndes Rubinhorn brachte, war der König begeistert. Es sieht so aus, als sei heute mein Glückstag. Eine Beute, die mir direkt in die Arme läuft. Als Mama Nana dem König vorgestellt wurde, sah dieser sogleich das Horn und prustete die Spielregeln des Wahrheitsspiels wie automatisch heraus. So, mein Bursche, merke dir gut die Regeln. Sei immer ehrlich, was auch die Frage sei. Oh, es gibt noch eine zweite Regel. Beleidige mich nicht, was immer die Frage sei. Das war's. Gewinne ich, so ist dein Rubinhorn meines. Und was hättest du gern, solltest du also gewinnen? Ich will, dass die Feen freigelassen werden und ihren Wald zurückbekommen. Der König wurde sehr wütend, als er dies hörte. Er beruhigte sich aber schnell wieder, denn Mama Nana könne ja gar nicht gewinnen. Nun gut dann, lass uns beginnen. Lege deine Hand auf die Kugel und beantworte mir meine Frage. Bist du ehrlich, so wird sie blau leuchten. Lügst du aber, färbt sie sich rot. Mama Nana nickte. Bin ich der schönste Mann der Welt? Mama Nana flüsterte etwas und sagte dann, ja. Die Kugel wurde blau. König Hammer war sehr angenehm überrascht. Seine Minister jedoch waren geschockt. Wirklich? Okay. Denkst du, ich bin der Gütigste von allen? Und wieder flüsterte Mama Nana etwas und sagte dann, ja. Die Kugel leuchtete wiederum blau auf. Und der König war beeindruckt, wenn auch gleichzeitig etwas besorgt. Okay, die letzte Frage. bist du mit einem heimlichen Vorhaben hierher gekommen? Mama Nana lächelte und sagte, Nö! Und prompt schien die Kugel erneut blau auf. Deine drei Fragen sind um. Jetzt bin ich an der Reihe und ich habe nur eine Frage. Liebst du dein Volk wirklich? Der König war überrascht. Niemals zuvor kam es dazu, dass er im Wahrheitsspiel etwas beantworten musste. Alle verloren immer, schon am Anfang. So war es immer. Ja? Die Kugel färbte sich rot. Genauso wie der beschämte Kopf des Königs. Die Minister waren geschockt. Mit hängendem Kopf befahl er, die Waldengel freizulassen und ihnen ihren Wald zurückzugeben. Dann stand er auf und verließ den Saal. Mama Nana war begeistert. Als er mit den Feen den Palast verließ, sagte der Drachen, Gut gemacht, Mama Nana, aber sage mir, wie hast du es nur angestellt, die Kugel blau aufleuchten zu lassen, als du, nicht die Wahrheit gesagt hast? Gelogen habe ich nicht. Bei der ersten Frage murmelte ich zuvor, Für deine Mutter. Bei der zweiten Frage, Von allen Königen in deinem Königreich. Weißt du, denn er ist der einzige König in seinem Königreich. Wow! Aber was ist mit der dritten Frage? Ob du eine geheime Absicht hättest? Aber ich hatte doch keine. Meine Absicht war es, die Feen zu befreien. Und das habe ich dem König doch gleich anfangs offen kundgetan. Der Drache und die Feen lächelten und waren sehr beeindruckt. Als sie in den Wald zurückkamen, feierten alle Waldbewohner die Rückkehr der Feen. Die Feen wandelten Freddy wieder in einen Jungen um. Und er versprach, nie wieder zu lügen. Die Feen verkündeten, dass Mama Nana nun der neue König des Dschungels sei. Er war sehr glücklich darüber, denn das war es, was er immer wollte. Im Dschungel zu leben und sich um die Natur zu kümmern. Und so wurde Mama Nana durch seine Ehrlichkeit und Weisheit, was er immer werden wollte. Hey, wer ist der größte Held der Welt? Der ehrlichste, nobelste, klügste von allen? Wenn du ihn kommen siehst, versteck dich lieber. Mama Nana, der König des Dschungels. Der König, der König, der König. Der einzige Dschungelkönig.